Das Wort, welches an Jeremia von Seiten Jahwes erging, also lautend, tritt in das Tor des Tempels Jahwes und verkündige daselbst folgenden Spruch und sage, hört das Wort Jahwes, ihr Judäer alle, die ihr in diese Tore eintretet, um Jahwe anzubeten. So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, befleißigt euch eines guten Wandels und guter Taten, so will ich euch an dieser Stätte wohnen lassen. Setzt euer Vertrauen nur ja nicht auf die trügerischen Reden, wenn sie sagen, der Tempel Jahwes, der Tempel Jahwes, der Tempel Jahwes ist dies. Denn nur wenn ihr euch ernstlich eines guten Wandels und guter Taten befleißigt, wenn ihr ernstlich das Recht zur Geltung bringt bei dem Streite des einen mit dem anderen, Fremdlinge, Waisen und Witwen nicht bedrückt, noch unschuldiges Blut vergießt an dieser Stätte und nicht fremden Göttern nachwandelt, euch zum Unheil, dann will ich euch an dieser Stätte wohnen lassen, in dem Lande, das ich euren Vätern verliehen habe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Indes ihr setzt euer Vertrauen auf die trügerischen Reden, ohne irgendwelchen Nutzen. Wie? Stehlen, morden und Ehebrechen und falsch schwören, dem Baal räuchern und fremden Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt, und dann kommt ihr und tretet vor mich hin in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen. Um alsbald alle jene Gräuel aufs Neue zu verüben? Ist denn in euren Augen dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, zu einer Räuberhöhle geworden? Ja wahrlich, auch ich sehe es so an, ist der Spruch Jahwes. Denn geht doch hin an meine Wohnstadt in Silo, wo selbst ich in früheren Zeiten meinen Namen wohnen ließ, und seht, wie ich mit ihr ob der Bosheit meines Volkes Israel verfahren bin. Nun aber, weil ihr alle jene Freveltaten verübt, ist der Spruch Jahwes, und, obschon ich immerfort ernstlich zu euch redete, dennoch nicht gehört habt und, obschon ich euch rief, nicht geantwortet habt, so will ich mit dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, auf das ihr euer Vertrauen setzt, und dem Orte, den ich euch und euren Vätern verliehen habe, verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin, und will euch aus meiner Gegenwart verstoßen, so wie ich eure Brüder, die gesamte Nachkommenschaft Ephraims, verstoßen habe. Du aber, bete nicht für dieses Volk, noch lass flehentliche Bitte für sie laut werden, noch auch dringe in mich, denn ich höre dich doch nicht an. Siehst du denn nicht, was sie in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems treiben? Die Kinder sammeln Holz und die Väter zünden das Feuer an, die Weiber aber kneten den Teig, um Kuchen für die Himmelskönigin herzurichten und fremden Göttern Trankopfer zu spenden, um mich so zu ärgern. Indes ärgern sie mich. Ist der Spruch Jahwes, nicht vielmehr sich selbst, um schmählich zu Schanden zu werden? Darum spricht also der Herr Jahwe, fürwahr, mein Zorn und mein Grimm wird sich auf diesen Ort ergießen, über Menschen und über Vieh und über die Bäume des Feldes und über die Früchte des Landes, und er wird brennen unauslöschlich. So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, fügt nur eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern und esst Fleisch. Denn ich habe euren Vätern, als ich sie aus Ägypten wegführte, nichts gesagt und nichts geboten in Betreff von Brandopfern und Schlachtopfern, sondern das habe ich ihnen anbefohlen, gehorcht meinen Befehlen, so will ich euer Gott sein, und wandelt durchaus auf dem Wege, den ich euch verordnen werde, auf dass es euch wohlgehe. Sie aber hörten nicht, noch neigten sie ihr Ohr mir zu, sondern folgten in ihrem Wandel den Anschlägen ihres bösen Sinnes und kehrten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Wohl habe ich von dem Tag an, da eure Väter aus Ägypten wegzogen, bis auf den heutigen Tag alle meine Knechte, die Propheten, Tag für Tag unermüdlich zu euch gesandt, aber sie hörten nicht auf mich, noch neigten sie ihr Ohr mir zu, zeigten sich vielmehr halsstarrig, indem sie es ärger trieben als ihre Väter. Sprichst du aber nun alle diese Worte zu ihnen, so werden sie doch nicht auf dich hören, und rufst du ihnen zu, sie werden dir nicht antworten. Da wirst du dann von ihnen sagen, das ist das Volk, das den Befehlen Jahwes, seines Gottes, nicht gehorcht, noch Zucht annimmt, geschwunden ist die Treue, ja weggetilgt ist sie aus ihrem Munde. Schere ab deinen Hauptschmuck und wirf ihn weg und stimme auf kahlen Höhen ein Klagelied an, denn verworfen hat Jahwe und verstoßen das Geschlecht, das seinem Grimme verfallen ist. Denn die Söhne Judas haben getan, was mir missfällig ist, ist der Spruch Jahwes, sie haben in dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, ihre Scheusale aufgestellt, um es zu verunreinigen, und haben die Opferstätten des Tophet im Tale Ben Hinnom errichtet, um ihre Söhne und ihre Töchter zu verbrennen, was ich nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Darum wahrlich, es soll die Zeit kommen, ist der Spruch Jahwes, da wird man nicht mehr von dem Tophet, noch von dem Taleben Hinnom reden, sondern von dem Würgetal, und man wird im Tophet begraben, weil sonst kein Raum mehr ist. Und es werden die Leichen dieses Volks den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren zum Fraße dienen, ohne dass sie jemand hinwegscheucht. Dann werde ich aus den Städten Judas und von den Gassen Jerusalems Wonnejubel und Freudenjubel, Bräutigamsjubel und Brautjubel verschwinden lassen, denn zur Wüstenei soll das Land werden,